Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines inzwischen auch schon wieder 100 Folgen mit diesem Podcast auf dem Buckel habenden Aushilfsjedis. Wir haben es geschafft, also du, lieber Hörer, und ich. 100 Folgen Aushilfsjedi-Podcast. Wer mich, meine Blogs, meine Podcasts kennt, weiß, dass ich ja eigentlich inzwischen schon ja häufiger die 100 geknackt habe. Anfang des Jahres haben wir es auch mit die Elite geschafft. Und in der Regel habe ich eigentlich immer so die 100, die 50 oder auch mal die 150 als Anlass genommen, Konzepte zu reflektieren und Konzepte auch immer mal so ein bisschen zu überarbeiten. Manchmal habe ich auch komplett den Blog-Anbieter gewechselt beim Blog. Und meist habe ich dann auch mit einer neuen Zählung beim Podcast angefangen, weil sich auch manchmal das Thema komplett geändert hat. Jo, in diesem Fall wird dieser Podcast weitergehen und die Zählung auch. Allerdings wird es eine kleine Veränderung geben, aber dazu später. Ja, 100 Folgen, das ist schon eine schöne Leistung, finde ich. Also, das macht irgendwie Spaß und lohnt sich immer wieder mal wieder ans Mikrofon sich zu setzen, aber es kommt halt doch nicht so häufig vor. Bei all den Projekten, die ich in den letzten Jahren immer wieder mal hatte, verschiedene Podcast-Formate, verschiedene Blog-Formate, da sieht man so, es gibt so ein paar treue Fans, die bleiben einem. Also so ein paar treue Leser und Hörer, die sind eigentlich immer am Start. Die gibt es, glaube ich, so seit 2006 spätestens. Ja, also ich glaube, die ältesten Wegbegleiter, die meinen Blog mal so begleitet haben und meine Podcasts begleitet haben, die sind so 2006 an meiner Seite. Und andere kamen und gingen, je nach Projekt eben. Das ist auch okay. Also jeder darf gerne zuhören, jeder darf sich auch gerne verabschieden, wenn für ihn ein Podcast eben nichts ist. Ich weiß, dass Personal Podcast nicht für jeden was ist. Ich finde, das Format hat allerdings immer noch irgendwie so ein bisschen Spaß. Und wenn man andere Dinge von einer Person irgendwie begleitet, die dann auch noch podcastet, dann kann das durchaus eine schöne Ergänzung sein, ein kleiner, schöner Mehrwert. Naja. Und, jo, Nische Persönlichkeitspodcast. I likes. Jo. Ich bin da immer noch irgendwie ein Fan von. Ich höre auch einige Personal-Podcasts, die ich jetzt hier auch nicht breitreten werde, weil es sind gar nicht so die Podcasts, die man unbedingt empfehlen muss, sondern man stößt da automatisch drauf, wenn diese Leute so spannend für einen sind. Also, ja, ich glaube, ich habe schon 2, 3 Podcasts mal irgendwann am Rande erwähnt und in anderen Folgen und dementsprechend, ja, hört rein, ihr werdet schon merken, wen ich meine mit Personal Podcast, der toll ist. Und wenn man diese Person dann auch noch auf Twitter oder so begleitet, ist das schon gar nicht so verkehrt. Und vielleicht hören ja auch hier immer noch so die ein oder anderen Elite-Hörer, Fans zu und es wird auch sicherlich wieder das ein oder andere Interview geben. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Naja, also 100 Folgen. Jo, das Format bleibt. Also ich werde auch weiterhin hier so lustig meine kleine Experimentierkiste haben. Werde auch weiterhin hin und wieder Leute interviewen. Vielleicht auch über das Zeilenende einfach einladen. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn zu 100 einlade, aber ich dachte, nee, heute mache ich mal einfach so eine Monologfolge. Hat lang genug gedauert, die 100. Hat mir lange genug Zeit gelassen, habe auch nicht über die Europawahl mich ausgelassen. Das ist auch so ein Thema, das habe ich auch eher für die Elite aufgehoben und da so ein bisschen mich mit dem Zeilenende ausgelassen. Jo. Der Name wird allerdings sich ändern. Wir gehen weg von Leben eines I-Aushilfsjedis und ich nenne das Ding jetzt einfach mal Aushilfsjedi-Kurzwelle. Sprich AKW statt UKW. Jo. Das heißt, die nächste Folge wird AKW 101. Die Einführung in AKWs quasi. Naja, wenn es schön macht. Manche fragen sich auch, wieso bist du jetzt eigentlich erst bei der 100? Also nicht, dass die anderen Formate so da noch draufgezählt werden müssten, sondern warum ist LEIA erst bei der 100? Weil eigentlich bist du doch sonst so kommunikativ und jo, erzählst eigentlich durchaus lebhaft viel. Manchmal auch nicht. Manchmal bin ich auch extrem still und leise und zurückgezogen. Das merken die Leute nur meistens nicht, weil ich bin meistens still, leise und zurückgezogen. Das heißt, man bemerkt mich dann einfach gar nicht. Naja, ist ja auch schön. Jo, viele andere Dinge sorgen dafür, dass dieser Podcast nicht so regelmäßig kommt. Viel Spaß an der Elite. Das heißt, viele Themen wandern einfach in die Elite. Viel, was ich den Tag über erlebe, geht dann doch eher in die Themengenese für die Elite, weil es halt einfach mehr Spaß macht, das Ganze dann doch zu zweit irgendwie auszuknobeln. Und manchmal ist es auch einfach irgendwie eine Schere im Kopf bezüglich interessanter Themen. Also worüber soll man denn tatsächlich etwas erzählen? Und was passt manchmal auch zeitkritisch überhaupt? Also gerade so, wenn ich jetzt mich über die Geschichte, über das Rezo-Video auslassen würde, ich glaube, das wäre einfach viel zu spät. Also es ist einfach so, da muss man was zeitkritisch Schnelles machen und das trägt dann auch vielleicht Tage später gar nicht mehr. Und zum anderen, es gibt inzwischen so viele gute Podcasts, die eigentlich auch viel Zeugs erzählen, da muss nicht immer meine Meinung dazu. Wir haben ja genügend Content auch auf Twitter, was wir raushauen. So mit die Elite, da gibt's eigentlich auch immer so ein bisschen relativ satirisch gefiltert meine Meinung. Und so kann ich sagen, ja, hört da rein, lest da mit. Ich habe noch einen Glückskeks für die 100 mal aufgehoben. Mal gucken, öffnen wir mal noch einen Glückskeks. Wir hatten ja in der Elite-Folge auch vor kurzem Glückskekse, haben die Folge dann aber nicht veröffentlicht. Das ist dann auch schon, wir haben auch schon eine Giftschrank-Folge mit dem zweiten. Gestures of love to a family member will prove worthwhile. Na denn, ein Familien. Ja, Spruch. Gesten gegenüber der Familie. Naja, also meine Familie zum Beispiel erzähle ich hier im Podcast ja eigentlich nie was. Immer so. Deswegen, ja, das ist perfekt. So ein perfektes Beispiel für ein, ja, auch Schere im Kopf, weil so wirklich viel über meine Familie will ich hier auch gar nicht erzählen. Also, dass ich Geschwister habe, weiß man, dass ich eine Beziehung führe, weiß man, dass da noch kein Kind am Start ist aktuell, weiß man, und dementsprechend, das kriegt man so, glaube ich, mit bei die Elite. Aber das sind auch schon so die Eckdaten, mehr will ich da eigentlich gar nicht erzählen. So, damit haben wir auch schon wieder so ein Beispiel gefunden, weswegen dieser Podcast, ja, zwar Personal Podcast ist, aber halt doch immer noch so Grenzen hat irgendwie. So, Grenze ist auch erreicht. Ich glaube, 8 Minuten für so eine 100er Folge müsste reichen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber ich dringend mal reden sollte, dann haut raus. Vielleicht kann ich dann auch tatsächlich mal kommentieren. Also vielleicht finden sich da so ein paar Beispiele, über die ich tatsächlich halt einfach gar nicht reden werde, aber dann zumindest erklären, warum zum Beispiel. Also wie gesagt, Familie ist so ein Beispiel. Da will ich nicht drüber reden, weil also, wenn da alles gut ist, dann gibt es da eigentlich nicht so viel zu erzählen. Und wenn da alles schlecht ist, dann will ich das eigentlich auch nicht breit treten. Und dementsprechend, jo, merkt schon, ist nicht das nützlichste Thema hier. In diesem Sinne, hip hip hurra, 100. Ich esse jetzt meinen Glückskeks und euch viel Spaß. Und gönnt euch was. Tschüss.